Erster, passt auf, dass ihr eure guten Taten nicht vor den Menschen tut, nur damit sie euch sehen. Wenn ihr das tut, bekommt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel. Zweiter, wenn du armen Menschen hilfst, sollst du es nicht laut sagen. Die Heuchler tun das in den Gotteshäusern und auf den Straßen. Sie wollen, dass die Menschen sie loben. Ich sage euch, sie bekommen keinen Lohn von Gott. Dritter, wenn du armen Menschen hilfst, soll es niemand wissen. Deine linke Hand soll nicht wissen, was deine rechte Hand tut. Vierter, so bleibt deine Hilfe geheim. Dein Vater im Himmel sieht, was du im Geheimen tust. Er wird dich dafür belohnen. Fünfter, wenn ihr betet, sollt ihr nicht wie die Heuchler sein. Sie beten gern in den Gotteshäusern und an Straßenecken. Sie wollen, dass die Menschen sie sehen. Ich sage euch, sie bekommen keinen Lohn von Gott. Sechster, wenn du betest, geh in dein Zimmer. Schließe die Tür und bete zu deinem Vater. Er ist im Verborgenen. Dein Vater sieht, was du im Geheimen tust. Er wird dich dafür belohnen. Siebter, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viele unnötige Worte machen. Die anderen Völker tun das. Sie denken, Gott hört sie wegen ihrer vielen Worte. Achter, seid nicht wie sie. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Er weiß es, bevor ihr ihn darum bittet. Neunter, so sollt ihr beten. 10. Unser Vater im Himmel. Dein Name soll heilig sein. Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, auf der Erde wie im Himmel. 11. Gib uns heute unser tägliches Brot. 12. Und vergib uns unsere Fehler. Wir vergeben auch denen, die uns Unrecht tun. 13. Und führe uns nicht in Versuchung. Rette uns vor dem Bösen. 14. Wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. 15. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, wird euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. 16. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht traurig aussehen wie die Heuchler. Sie verändern ihr Gesicht. Sie wollen, dass die Menschen ihr Fasten sehen. Ich sage euch, sie bekommen keinen Lohn von Gott. 17. Wenn du fastest, salbe deinen Kopf. Wasche dein Gesicht. 18. Tu es nicht, damit die Menschen dein Fasten sehen. Tu es für deinen Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater sieht, was du im Geheimen tust. Er wird dich dafür belohnen. 19. Sammelt keine Schätze auf der Erde. Motten und Rost zerstören sie dort. Diebe graben sie aus und stehlen sie. 20. Sammelt aber Schätze im Himmel. Dort zerstören Motten und Rost nichts. Dort graben Diebe nichts aus und stehlen nichts. 21. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 22. Das Auge ist das Licht für den Körper. Wenn dein Auge gut ist, ist dein ganzer Körper hell. 23. Wenn dein Auge aber schlecht ist, ist dein ganzer Körper dunkel. Wenn das Licht in dir dunkel wird, wie groß ist dann die Dunkelheit? 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird dem einen folgen und den anderen nicht achten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen. 25. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Macht euch keine Sorgen, was ihr essen oder anziehen sollt. Ist das Leben nicht wichtiger als Essen? Ist der Körper nicht wichtiger als Kleidung? 26. Seht die Vögel am Himmel an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln nichts in Scheunen. Euer Vater im Himmel gibt ihnen zu essen. Seid ihr nicht viel wichtiger als sie? 27. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben länger machen? Niemand kann das. 28. Warum macht ihr euch Sorgen um Kleidung? Seht die Blumen auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. 29. Ich sage euch, König Salomo war sehr reich. Aber er war nicht so schön gekleidet wie eine dieser Blumen. 30. Gott kleidet das Gras auf dem Feld. Es lebt heute und wird morgen verbrannt. Wenn Gott sich so um das Gras kümmert, wird er sich nicht viel mehr um euch kümmern? ihr habt wenig Glauben. 31. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? 32. Die anderen Völker machen sich um all das Sorgen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. 33. Sucht aber zuerst Gottes Reich und seinen Willen. Dann bekommt ihr all das andere. 34. Macht euch keine Sorgen um morgen. Der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Probleme.